Bei der Reichstagswahl 1928 hatten die Berliner Sozialdemokraten eine saubere Idee. Sie verteilten auf ihren Kundgebungen Toilettseife mit dem Aufdruck: Wählt SPD. Wir haben unsere Brüder mit Wahlkampfseife bedacht. Das tun wir das nächste Mal wieder. Es hat sich bezahlt gemacht. Wir schlagen Schaum, wir seifen ein, wir waschen unsere Hände wieder rein. Billigt den großen heiligen Krieg. Wir haben Kredite bewilligt, weil unser Gewissen schwieg. Wir schlagen Schaum, wir seifen ein, wir waschen unsere Hände wieder rein. Dann fielen wir auf die Beine und wurden schwarz-rot-gold. Die Revolution kam alleine, wir haben sie nicht gewollt. Wir schlagen, wir seifen, wir waschen unsere Hände wieder rein. Wir haben die Revolte zertreten und Ruhe war wieder im Land. Das Blut von den roten Proleten, das klebt noch an unserer Hand. Wir schlagen Schaum, wir seifen ein, wir waschen unsere Hände wieder rein. Unsere Brüder mit Wahlkampfseife bedacht. Das tun wir das nächste Mal wieder. Es hat sich bezahlt gemacht. Wir schlagen Schaum, wir seifen ein, wir waschen.